Kundgabe 3568. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.10.1945. Werfet alle Sorgen auf mich. Und ich sage euch, es ist wahrlich besser, dass ihr zu mir flüchtet im Gebet, als dass ihr ängstlich sorget, um die Bedürfnisse des Leibes zu decken. Denn nur ich kann euch geben, was ihr benötigt. Und nur mein Wille ist ausschlaggebend, wie weit euer irdisches Sorgen euch Erfolg einträgt. So ihr aber betet, bestimmet ihr diesen Willen, euch Hilfe angedeihen zu lassen, und dann ist es die rechte Sorge, so ihr sie mir überlasset. Ihr sollt zwar auf Erden eure Pflicht erfüllen, ihr sollt euer Amt ernst nehmen und den Platz ausfüllen, auf den ihr gestellt worden seid. Doch jegliche ängstliche Sorge um die Zukunft sollt ihr fallen lassen. Denn könnet ihr sie euch selbst sichern? Wenn mein Wille dagegen ist, sorget ihr umsonst. Und wenn mein Wille euch zukommen lässt, was ihr benötigt, so sei darum euer Bestreben, diesen meinen Willen euch geneigt zu machen, durch einen mir wohlgefälligen Lebenswandel und Verbundenheit mit mir. Vergesset nie, dass ihr einen liebenden Vater habt, der sich seiner Kinder annimmt, und trachtet nur danach, als sein Kind angenommen zu werden. Der Vater, der seine Kinder liebt, lässet sie nimmermehr leer ausgehen, sondern er wird alle ihre Bedürfnisse decken und den Kindern ein sorgenfreies Dasein zu bereiten suchen. Und so auch seid ihr als meine Kinder stets in treuester Hut, und geistig und leiblich wird euch nichts mangeln. Doch eure Kindschaft müsset ihr mir bezeugen, indem ihr innig betet zu mir, eurem Vater von Ewigkeit. Sorget nicht ängstlich, sondern werfet alle eure Sorgen auf mich, und meine Vaterliebe wird sie von euch nehmen. Eurem Glauben und eurem Lebenswandel gemäß. Und darum trachtet danach, dass ihr lebt nach meinem Willen, und mein Wille wird euch zugeneigt sein. Meine Liebe wird die Sorge um euer geistiges und irdisches Wohl übernehmen. Und sorglos dürfet ihr euch mir hingeben. Wer aber ängstlich sorget, der gehöret noch der Welt an. Er erkennt in mir noch nicht den Vater, zu dem er flüchten kann in jeder Not und Gefahr. Er vertraut noch zu sehr auf seine eigene Kraft und ist darum immer wieder Enttäuschungen und neuen Nöten und Sorgen ausgesetzt. Bis er sich erinnert dessen, der alle Sorge ihm nehmen kann, der seine Vaterliebe zum Ausdruck bringen will, doch in innigem Gebet darum angegangen werden will. Und darum lasset alle irdischen Sorgen fallen, ihr, die ihr meine Kinder sein wollet, und lasset mich für euch sorgen. Gedenket der Seele, achtet deren Not und suchet sie zu beheben. Und ich will euch führen durch irdische Nöte und Gefahren hindurch, auf dass ihr die Kraft des Glaubens verspüret und euch immer inniger an mich anschließet. Denn ein starker Glaube vermag alle Not zu bannen. Amen.